Ich habe nur ein Gebet und das heißt, Herr Gott, lass uns niemals wanken werden. Gott, lass uns niemals feige sein. Lass uns niemals vergessen, die Pflicht, die wir übernommen haben. Es kann nicht sein.